Ein vermeidbarer Tod? Catania, Sizilien, ein Restaurant von außen. Dunkle Nacht. Licht fällt schwach durch eine offenstehende Tür, auf der Straße parken Autos, dunkle Silhouetten am unteren Bildrand. Ein paar Menschen gehen in das Lokal. Die Kamera blendet ein Datum ein. Als nächstes hören wir Stimmen, lesen die Ausschnitte von Abhöraktionen mit. Die Pistole, sagt ein kleines Kind. Mir Pistole. Hier gibt es keine Pistolen, eine Männerstimme. Doch, gibt es. Ich habe sie gesehen. Ein Mädchen, das noch nicht lange gelernt hat zu reden, aber nach der Pistole fragt. Dann steuert das Video auf den Höhepunkt zu. Fahrzeuge der Carabinieri rollen durch die Nacht. Männer eilen im Gänsemarsch mit gezückter Waffe im Schutz einer Mauer irgendwo hin. Das Licht von Taschenlampen lässt das Logo der Antimafia-Ermittlungsbehörde DIA auf den Schutzwesten leuchten. Die Männer stürzen ein Treppenhaus hoch, immer die Waffe gezückt, eine Handkamera filmt. Dieses Video haben italienische Ermittler zur Operation Prato Verde im Jahr 2014 veröffentlicht. Es gibt unzählige solche Aufnahmen auf YouTube zu bestaunen. Es ist jedes Mal aufs Neue begeisternd, mit welcher Hingabe italienische Ermittlungen aufbereitet werden. Bis eine Gesetzesänderung kürzlich die Rechtslage änderte, wurden nach solchen Polizeioperationen auch Listen mit Namen der Verhafteten veröffentlicht, inklusive Geburtsdatum, Geburtsort und Beruf. Daher wissen wir, dass im Anschluss an die Operation Carmine Molinari unter Hausarrest gestellt worden ist. Die Ermittler in Sizilien warfen dem zuvor unauffälligen Kaufmann Lagerung und Abgabe von Drogen vor. Dank der italienischen Medien wissen wir auch, wie der Mann, 34 Jahre alt, aussieht. Auf dem von den Behörden veröffentlichten Bild schaut er verschmitzt in die Kamera, sportlicher Oberkörper, Kurzhaarfrisur, ein goldenes Kreuz an einer Kette im T-Shirt versteckt. Für die Ermittlungen von 2014 gegen einen Mafia-Clan war er nur eine Nebenfigur. Molinari sieht aus wie jemand, der immer Glück hat, und tatsächlich schien das zunächst auch so zu sein. Wegen eines Formfehlers wurde er wieder freigelassen, was er sofort nutzte für einen Umzug weg von Sizilien, weg von Italien, vor allem aber weg von den italienischen Ermittlern. Warum sein Weg nach Hechingen führte, ist unklar, aber ich sehe ihn vor mir, wie er dort in seinem Laden Tomaten verkauft. »Signora, nehmen Sie diese. 1 Kilo für nur 2,50 €.« Nur Molinari, der Kaufmann, verkaufte nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Marihuana. Aufgeflogen ist die Sache, weil Molinari zwei jungen Männern 1 Kilo Marihuana gegeben hatte. Die hatten es auf Kommission weiterverkauft, nur war der Käufer die Zahlung säumig geblieben. Wieder und wieder forderten die zwei Männer den Betreiber eines Spielcasinos auf, die Ware endlich zu bezahlen. Vergebens. Sie steckten unversehens in einer schlimmen Zwickmühle. Molinari, als Catania in ihren Telefonbüchern gespeichert, machte Druck, er wollte sein Geld sehen. Die zwei jungen Männer hatten ebenfalls italienische Wurzeln und wussten wohl, was passieren kann, wenn sie das Geld nicht heranschafften. Der Käufer aber zahlte nicht. Also beschlossen sie, den Druck zu erhöhen. Mit ihrem kleinen Fiat fuhren sie um das Spielcasino im Zentrum von Hechingen herum, bis der Mann herauskäme. Das tat er auch, aber nicht allein. Ein 22 Jahre alter junger Mann, der mit dem Ganzen nichts zu tun hatte, begleitete ihn. Er war zwar ebenfalls in Drogengeschäfte hineingerutscht, jetzt aber auf einem guten Weg und studierte im nahen Tübingen Jura. Die zwei Männer gingen den Nachwuchsdealern wohl entgegen. Die hielten eine Pistole aus dem Fenster ihres Wagens. Der Käufer sollte sie sehen, sollte sie künftig ernst nehmen. Dann löste sich ein Schuss, dann brach der Jurastudent zusammen. Fotos zeigten seinen Umriss mit Kreide auf das Kopfsteinpflaster gemalt. Die Kugel ging direkt ins Herz. Kurze Zeit später war der Student tot, gestorben am 1. Dezember 2016 wegen 1 Kilo Marihuana und 5.000 €. Ich ging diesem Fall ursprünglich aus einer ganz anderen Motivation heraus nach. Jedes Jahr am 21. März wird in Italien und vielen anderen Ländern der unschuldigen Opfer der Mafia gedacht. Ich wollte herausfinden, ob mein Verein diesen Mann auf die Liste der Opfer setzen sollte, deren Namen jedes Jahr von Aktivistinnen und Aktivisten vorgelesen wird. An unzähligen Orten hört man dann über 1000 Namen, angefangen bei Giuseppe Montalbano, einem Arzt, der sich im Jahr 1861 an die Spitze einer Gruppe von Bauern in Sizilien stellte, denen unrechtmäßig Land weggenommen worden war, und den man von hinten mit 3 Kugeln niederstreckte, bis zu Antimo Imperatore, der in seinem Viertel in Neapel bekannt war, weil er verschiedene Handwerkerarbeiten für wenig Geld verrichtete. So auch am 20. Juli 2022. Da montierte er an einer Wohnung im Erdgeschoss Fliegengitter. Der Anschlag, der ihn tötete, galt nicht ihm, sondern dem Mann, der zufällig neben ihm stand. Carlo Esposito, ein bekannter Vertreter des Clans in Imperatores Wohngegend. Natürlich wird auch der bekannten Opfer gedacht, Falcone und Borsellino etwa. Dazu kommen die aufsehenerregenden Morde in den vergangenen Jahren, etwa an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova 2018, Daphne Caruana Galizia aus Malta 2017, die zur italienischen Mafia arbeitete, aber auch viele Korruptionsfälle aufdeckte, und Peter R. de Vries 2021 aus den Niederlanden, der über die Mokro-Mafia arbeitete. Um mehr über den ursprünglichen Fall zu erfahren, rief ich den zuständigen Staatsanwalt von der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Catania an. Eine Art Standardfrage in solchen Gesprächen ist, wie die internationale Kooperation funktioniert habe. Der Hintergrund ist, dass man immer wieder Klagen hört, auf deutscher wie italienischer Seite, dass die Zusammenarbeit nicht gut laufe. Italienische Staatsanwälte machen sich in Hintergrundgesprächen darüber lustig, dass man Mafia-Verdächtige nicht in der ganzen Wohnung abhören dürfe oder dass Festnahmen nicht wie in Italien mitten in der Nacht erfolgen könnten, sondern erst am frühen Morgen. Zitieren lassen wollen sie sich damit in der Regel nicht. Dass die deutschen Gesetze völlig unzureichend seien, damit schon, aber auf gar keinen Fall mit Kollegen schelte. Andererseits sagen deutsche Ermittler, dass sie oft nicht genug Informationen erhielten oder beklagen mangelndes Vertrauen. Aber auch das nur im Hintergrund, man muss ja weiterhin zusammenarbeiten. Insofern war es sehr überraschend, wie der italienische Staatsanwalt seinem Furor Luft machte. Auch nach Jahren schien es ihm noch übel aufzustoßen, was damals passiert war. Seine Behörde hatte einen europäischen Haftbefehl nach Stuttgart geschickt, an die dafür zuständige Stelle, die Generalstaatsanwaltschaft. In der Folge wurde Molinari festgenommen und saß eine Nacht lang tatsächlich in Haft. Am Morgen kam er wieder frei, denn die Generalstaatsanwaltschaft erkannte die Begründung des italienischen Haftbefehls nicht an. Mein Gesprächspartner hat das vor den Kopf gestoßen. Sein Ermittlungsteam hatte den Drogenhandelsring lange beobachtet. Sie wussten, dass Molinari nur ein kleiner Fisch war, aber trotzdem. In ihrer Begründung sprachen die Ermittler unter anderem von einer kodierten Form der Drogenbestellung, 2,5 Reifen. Wer kaufte schon halbe Reifen? Für sie war der Fall und damit die Argumentation klar. In der Stuttgarter Behörde folgte man dieser Ansicht nicht. Molinari konnte nach Hechingen zurückkehren. »Ich habe schon mit vielen Staatsanwälten in Deutschland zusammengearbeitet. Stets ist es gut gelaufen, aber sowas wie in Stuttgart, das ist mir noch nie passiert«, klagte der Anti-Mafia-Staatsanwalt. Die zwei jungen Dealer konnten in der Folge das Marihuana verkaufen, das sie von Molinari erhielten, mit den bekannten tödlichen Folgen. Inzwischen hat sich zum Glück einiges getan, was solche Schwierigkeiten vermeidet. Europäische Haftbefehle sind direkt umzusetzen, sie bedürfen nun keiner Genehmigung mehr durch die Staatsanwaltschaft im anderen Land. Ein ganz wichtiges Instrument sind gemeinsame Ermittlungsgruppen, die von Eurojust koordiniert werden, auch Joint Investigation Teams genannt. Die Behörde mit Sitz in Den Haag fördert seit 2005 dieses Instrument, das sich immer weiter durchsetzt. Vereinfacht gesagt besteht die große Neuerung darin, dass Ermittlerteams über mehrere Länder hinweg gebildet werden. Dabei ist je Land mindestens eine Staatsanwaltschaft involviert. Alle beteiligten Ermittlungsteams können dann sämtliche Ergebnisse der Ermittlungen nutzen, als wären es ihre eigenen. Im Gerichtsverfahren wurden die beiden jungen Männer zu schweren Strafen verurteilt. Der Schütze erhielt lebenslang, sein Kompagnon wurde zu 9 Jahren Jugendhaft verurteilt. Auch Molinari wurde verurteilt. Er erhielt eine Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Die letzte Meldung, die ich zu ihm fand, stammt aus dem Oktober 2020. Die Carabinieri in Palagonia, einer Kleinstadt südwestlich von Catania, führten eine Straßenkontrolle durch und sahen ihn, wie er in ein Haus ging, das gerade umgebaut wurde. Er befand sich zu der Zeit in Hausarrest, eine Maßnahme, die das italienische Strafgesetzbuch vorsieht, die es in Deutschland aber nicht gibt, und hätte seine Wohnung somit nicht verlassen dürfen. Als er wieder herauskam, kontrollierte die Streife ihn und fand einen großen Schlüssel in seiner Tasche. In dem Haus, wo Molinari gerade irgendetwas zu tun hatte, fanden sie das dazu passende Schloss. Ein eingemauerter Safe. Die Carabinieri räumten drei Präzisionswagen heraus, dazu Kokain in Pulver und in Blockform. Insgesamt 100 Gramm und drei fertig portionierte Dosen für den Verkauf. Damit das Kokain nicht feucht wurde, war es auf Reis gelagert. Molinari war seinen Geschäften offensichtlich treu geblieben. Natürlich wurde er verhaftet.